Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let me talk a little bit more about verse 9. Ich möchte ein bisschen mehr über Vers 9 sprechen. Especially the part when Peter says, Vor allem über den Teil, in dem Petrus sagt, For you know that your believing brothers and sisters around the world are experiencing the same kinds of trouble you endure. Denn ihr wisst, dass eure gläubigen Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt die gleichen Schwierigkeiten durchmachen, die ihr erleidet. There's something very interesting. Es gibt da etwas sehr Interessantes. He talks about suffering for Jesus, but then he also talks about the attack of the devil. Petrus spricht über das Leiden für Jesus, aber dann spricht er auch über den Angriff des Teufels. There are many, many things in the Bible that you cannot even understand from the immediate context. Es gibt sehr viele Dinge in der Bibel, die man nicht allein aus dem unmittelbaren Kontext heraus verstehen kann. That you can only understand if you take the Bible as a whole. Sondern nur, wenn man die Bibel als Ganzes betrachtet. And I understand the importance of the immediate context. Ich weiß, wie wichtig der unmittelbare Kontext ist. But many times the immediate context doesn't even tell us what the author was actually thinking. Aber oft sagt uns der unmittelbare Kontext nicht das, was der Autor tatsächlich gedacht hat. So I've learned to try to find out what does the whole Bible talk about this subject. Deshalb habe ich gelernt, dass man versuchen muss herauszufinden, was die ganze Bibel über dieses Thema sagt. And then you will find out that the pieces of the puzzle come together. Dann stellt man fest, dass sich die Teile des Puzzles zusammenfügen. So you see, Peter seems to say, and I specifically say seems to say. Petrus scheint also zu sagen, und ich sage ausdrücklich, er scheint zu sagen, that suffering, persecution, das Leiden, Verfolgung, has to do with the attack of the devil. Mit dem Angriff des Teufels zu tun haben. That's what he seems to say. Das ist es, was er zu sagen scheint. Is there truth in it? Ist da etwas Wahres daran? Yes and no. Ja und nein. I believe there is truth in it, but it has to be understood correctly. Ich glaube, es ist etwas Wahres dran, aber man muss es richtig verstehen. Paul said something really, really interesting. Paulus sagte etwas wirklich sehr Interessantes. He says that I've tried to come to you several times, but the devil hindered me. Er sagt, ich habe mehrmals versucht, zu euch zu kommen, aber der Teufel hat mich daran gehindert. When you read it like this, you think the devil actually himself stopped Paul. Wenn man das so liest, denkt man, dass der Teufel selbst Paulus aufgehalten hat. You know, he just attacked Paul and just stopped him, whatever, gave him some sickness so he couldn't travel. Er griff Paulus einfach an und hielt ihn auf, machte ihn krank, sodass er nicht reisen konnte. But if you study the book of Acts and the life of Paul and the different epistles, aber wenn du die Apostelgeschichte, das Leben von Paulus und die verschiedenen Briefe studierst, you will understand that the way the devil stopped him is by using people. Stellst du fest, dass der Teufel ihn aufhielt, indem er Menschen benutzte? The devil gives thoughts that are evil into the hearts of people and people accept them. Der Teufel gibt böse Gedanken in die Herzen der Menschen und die Menschen nehmen sie an. And as people accept these evil thoughts, they become tools of the devil. Und wenn die Menschen diese bösen Gedanken annehmen, werden sie zu Werkzeugen des Teufels. So it is not a direct attack of the devil, yet it is an attack of the devil. Es ist also kein direkter Angriff des Teufels und dennoch ist es ein Angriff des Teufels. The reason why it is because people open their hearts and open their minds to him. Der Grund dafür ist, dass die Menschen ihre Herzen und ihren Verstand für ihn öffnen. And I believe this is the same thing here. Ich glaube, das ist auch hier der Fall. That when Peter said, look, the other brothers, they suffered that, and he says, resist the devil. Wenn Petrus sagt, die anderen Brüder und Schwestern leiden auch darunter, widersteht dem Teufel. I believe there is two different things that he wants us to understand. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge, die er uns zu verstehen geben will. Well, the devil himself can't do anything against you. Just be watchful and don't worry, but stand in faith. Der Teufel selbst kann nichts gegen dich ausrichten. Sei einfach wachsam und mach dir keine Sorgen, sondern steh im Glauben. But as there are people who will stand against you, that listen to the lies of the devil and start to persecute you. Wenn es aber Menschen gibt, die sich gegen dich stellen, die auf die Lügen des Teufels hören und anfangen, dich zu verfolgen, remember, this is a common thing for brothers and sisters all around the world. Denk daran, dass dies für Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt normal ist. And there we learn to stand, we learn to endure, we learn to rejoice. Da lernen wir zu stehen, wir lernen auszuhalten, wir lernen uns zu freuen. And look what else we learn to do. Und schau, was wir sonst noch lernen. Verse 10. Vers 10. And then after your brief suffering, the God of all loving grace. Und dann nach eurem kurzen Leiden wird euch der Gott aller liebevollen Gnade, who has called you to share in his eternal glory in Christ, der euch berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit in Christus teilzuhaben, he will personally and powerfully restore you and make you stronger than ever. Persönlich und kraftvoll wiederherstellen und euch stärker denn je machen. Look, if you take verse 10, wenn du Vers 10 nimmst, that's what I call the redemptive power in suffering. Ist es genau das, was ich die erlösende Kraft im Leiden nenne? That God is using even the suffering that is caused through people who the devil has used. Gott nutzt sogar das Leid, das durch Menschen verursacht wird, die der Teufel benutzt hat. When the devil uses people and it causes us suffering, God's going to use the very suffering. Wenn der Teufel Menschen benutzt und uns dadurch Leid zufügt, wird Gott genau dieses Leid nutzen. So what do we need to do in order not to lose the focus when we suffer? Was müssen wir also tun, um nicht den Fokus zu verlieren, wenn wir leiden? And I'm not talking about suffering sickness. Und damit meine ich nicht das Leiden an einer Krankheit. I'm not talking about this. Ich spreche nicht davon. I'm talking about this when we suffer trouble, persecution from people who have actually surrendered to the lies of the devil. Ich rede davon, wenn wir Schwierigkeiten erleiden, Verfolgung durch Menschen, die sich den Lügen des Teufels hingegeben haben. How can we not lose our focus there and not waste those suffering? Wie können wir da den Fokus behalten und unser Leid nicht verschwenden? First of all, zunächst einmal, we have to remember that the suffering is brief. Müssen wir uns daran erinnern, dass das Leiden kurz ist. That's what Peter says. Das sagt Petrus. Ah, but Reinhard, Paul suffered so much. Half of his Christian ministry life he was persecuted. Ah, aber Reinhard, Paulus hat so viel gelitten. Die Hälfte seines Lebens als Christ wurde er verfolgt. Yep, that's very brief. Ja, das ist sehr kurz. Compared to eternity, you tell me which suffering here on this earth is long. Sag mir, welches Leiden hier auf der Erde im Vergleich zur Ewigkeit lang ist. See, everything is a matter of perspective. Alles ist eine Frage der Perspektive. If you look at yourself and feel sorry for yourself and at your suffering, it will be very long. Wenn du auf dich selbst schaust und dich selbst und dein Leiden bedauerst, dauert es sehr lange. But if you put it in the focus of eternity, aber wenn du es mit dem Blick auf die Ewigkeit betrachtest, it's very brief. Ist es sehr kurz. Very, very, very short. Sehr, sehr, sehr kurz. So the first thing you need to do in this suffering, persecution, tribulation. Das erste, was du also in diesem Leid, in der Verfolgung, in der Bedrängnis tun musst, ist, put it in the context of eternity. Es in den Kontext der Ewigkeit zu stellen. It will be brief. Dann wird es kurz sein. Tomorrow I continue. Morgen machen wir weiter.